السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ich bitte alle geschätzten Geschwister, alle Brüder, etwas nach vorne zu kommen, damit der Raum gut ausgefüllt wird. Die Reihen jetzt schon etwas gerade machen. Die Kinder bitte in einer Extra-Reihe, das ist wichtig. Können auch in der Mitte sein, aber auf jeden Fall eine Reihe, weitestgehend nur Erwachsene, und eine Reihe, weitestgehend nur Kinder. Oder wenn es für eine Reihe nicht reicht, die Kinder an den Rand. So ist es geregelt. Ich möchte heute ein kurzes Thema ansprechen, und zwar ein natürlich sehr wichtiges, das Thema des Istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung zu bitten. Es gibt zwei wichtige Begriffe, die verwendet werden in diesem Zusammenhang. Einmal der Begriff Istighfar selber. Einmal gibt es den Begriff von Ghufran, die Verzeihung. Dann das Verb Ghafira, jemandem etwas verzeihen. Istighfar heißt, die Vergebung erstreben. Das Bedeutsame an der Sache ist das, dass ohne die Bitte um Vergebung das Bittgebet des Mu'min, dessen der Iman hat, eventuell nicht angenommen wird. Es ist eines der wichtigsten Hindernisse zur Annahme des Bittgebetes, zur Annahme des Dua, zur Annahme der berechtigten Wünsche des Muslims. Darum, weil authentisch überliefert ist in Sahih-Überlieferungen, dass die Sünden, die ein Mensch macht, auch die kleinen natürlich, die eben gerade durch Istighfar ohne Kafara hinweggenommen werden können, dass diese Sünden einen Schleier, ein Hindernis, einen Hijab, wenn wir so wollen, bilden zwischen der Ebene des Thrones Allahs und zwischen der Erde, wo wir Dua machen. Natürlich weiß Allah subhanahu wa ta'ala ohnehin, was wir sagen und denken, aber es ist eine feste Regel, die gesetzt ist. Aus diesem Grunde sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in Sahih-Überlieferungen, wenn man den Text zusammennimmt, dass er pro Tag mindestens 70 Mal seinen Herrn um Vergebung bittet. Dies angesichts der Tatsache, dass ausdrücklich im Koran genannt wird und die Sira es ausdrücklich bestätigt, es auch in den Aqaid ausdrücklich bestätigt ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten die Eigenschaft verliehen hat, sündlos zu sein. Fehler kann ein Prophet tun. Doch der Unterschied zwischen dem Fehler und der Sünde ist, ein Fehler ist etwas, was falsch ist, was man einmal macht, dann als falsch erkennt, dann aber nicht noch einmal tut. Die Sünde jedoch ist etwas Schlechtes, was man tat oder wovon man weiß, dass es schlecht ist, es aber dennoch bewusst tut. Das ist die Sünde. Diese letztere Handlung ist einem jeden Propheten und einem jeden Gottesgesandten fremd. Trotzdem hat der Gesandte Gottes Wert darauf gelegt, seiner Umma mitzuteilen, als Vermächtnis zu geben, dass er selber, wobei er ja in diesem Zustand der Sündlosigkeit war, trotzdem Istighfar gemacht hat. Es ist eine Besonderheit darin. Eine Erläuterung dazu findet sich häufig zu dem Vers in der Sura Al-Anfal, wo es dann heißt: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Gemeint: und es pflegt Allah nicht, hier ist die Vergangenheitsform als Bestätigung zu sehen, nicht als Vergangenheitsform, und es pflegt Allah nicht, die Menschen, gemeint die Gläubigen oder allgemein die Menschen, die an ihn glauben, zu bestrafen, während du, gemeint der Prophet, unter ihnen weilst. Und er pflegt sie nicht zu bestrafen, wenn sie Istighfar machen, also ihn, Allah, um Vergebung bitten. Dazu haben die Gelehrten Folgendes geäußert, das ist in dieser Hinsicht übereinstimmend. Der Anlass ist gewesen, dass nach der Hijra einige der Prophetengefährten nicht die Möglichkeit hatten, von Makkah nach Medina auszuwandern und quasi in äußerster Bedrängung in Makkah verbleiben mussten. Es ist bekannt, dass viele der Prophetengefährten von ihren Familien, den Mushrikin-Familien, zwangsweise eingesperrt, gefesselt oder gefangen gehalten wurden, bis teilweise ins dritte Jahr nach der Hijra. Auf diese bezieht sich nach dem Ursprung der Ayah-Herabsendung formal der zweite Teil. Es hat aber auch einen anderen Sinn. Es wird gesagt, zu der Zeit, als der Gesandte Gottes in seiner Leibhaftigkeit, in seinem edlen Leib auf Erden war, war seine bloße Anwesenheit ein Schutz für die Herabsendung der Strafe. Und tatsächlich ist es ja auch so, wenn man es logisch betrachtet, bei den anderen Propheten und Gottesgesandten, dass die Strafe erst eintritt, wenn die Propheten und die wenigen, die an sie geglaubt haben, aus den Orten, die bestraft werden sollten, herausgezogen sind. So ist es gewesen bei Lut, a.s., so ist es gewesen bei Shu'aib und bei allen anderen. Insbesondere parademäßig natürlich bei Nuh, a.s., der geradezu das Instrument, nämlich das Schiff der Errettung, bauen musste, damit eben er und deshalb diejenigen, die an ihn glaubten, herauskommen konnten. Es ist die Regel, dass in solchen Fällen die Engel kommen und die Aufrichtigen warnen im Traum oder im Wachzustand und sagen, ihr müsst fort. Aber die Gelehrten sagten, genau da liegt ein besonderes Geheimnis. Denn das erstreckte sich nach der Sunna der Gesandten, der Gottesgesandten vor unserem Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch schon, nur auf die, die sich bemühten, ihn um Vergebung zu bitten. Es heißt in den Kommentaren, wer ein aufrichtiger Mensch ist und betet und fastet und alles andere und in einem Volk, sei es freiwillig oder unfreiwillig, lebt, über das die Strafe Allahs herabkommen soll, aber nicht Istighfar gemacht hat, wird zwar die Vergebung Allahs erlangen am jüngsten Tage, aber in diesem Moment, wo die Strafe herabkommt, die Qual der Verurteilten teilen. Sonst aber, wenn er Istighfar macht, so wird er daraus errettet. Das ist also eine Besonderheit, die viele Leute nicht wissen. Das ist eine der Besonderheiten des Istighfar. Das andere ist die besondere Abstufung zwischen der Bitte um Afu, also der wirklichen völligen Vergebung, und Istighfar. Denn Istighfar bedeutet, dass derjenige, der verzeiht, die Sünden zudeckt. Afu jedoch bedeutet, dass die Sünden völlig getilgt werden, als wären sie niemals da. Aus diesem Grunde ist es empfehlenswert, im Dua zwei Formeln zu verwenden. Eine Formel, in der einmal das Wort Istighfar vorkommt und auch in irgendeiner Form der Gottesname Rafur. Auf der anderen Seite ist es empfehlenswert, dass man auch in verschiedenen Formen um Rafu, also die völlige Vergebung und Auslöschung der Sünden, bittet. Dass man beides miteinander verknüpft. Zum Beispiel, ja, Afu tuhibbul afwa fa'fu anni. O du, der du völlige Vergebung, Afu, in dem Sinne hast, denn Al-Afu ist ja auch ein Beiname Allahs. Ich bitte dich um deine völlige Vergebung, so vergib mir. Das heißt, man wendet sich bei dieser Art Dua immer an Allah SWT durch die Eigenschaft, die er sich selbst zugeschrieben hat, um genau diese Eigenschaft zu aktivieren. Und in diesem Sinne kann man auch sämtliche Namen Allahs verstehen, in denen von Vergebung die Rede ist oder in denen mittelbar darauf hingewiesen wird. Beispielsweise, wenn man fragt, warum wird überhaupt Vergebung angeboten? Wenn man sagt, wenn jemand üble Dinge tut, hat er es ja in dem Sinne eigentlich nicht verdient, im Sinne eines Verdienstes. Aber darum geht es nicht. Denn es heißt in der Offenbarung, كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ, und in dem Hadith Qudsi ist es ähnlich ausgedrückt, will sagen, Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht gezwungen, wie denn auch, Vergebung anzubieten oder barmherzig zu sein, aber er hat es sich ausdrücklich selbst vorgeschrieben. In diesem Sinne ist es empfehlenswert, das ist die Meinung aller Gelehrten zum Thema, dass man, wenn es denn schon angeboten wird, auch darauf hinweist und im Dua sich genau darauf bezieht. Ein Dua selber hat eben auch bestimmte Regeln. Es gehört zu den Grundregeln eines Dua, wenn es nicht in gänzlicher Nachlässigkeit besprochen wird, dass man zunächst beginnt mit dem Istighfar. Die Gelehrten sagten, das vollkommene Dua, wenn man so will, unabhängig von dem privaten Wunsch, den der Mensch im Dua äußert, ist darin, zuallererst um Istighfar zu bitten. Das muss kommen vor allem anderen, weil alles andere sonst keinen Zweck hat. Es könnte sein, dass noch irgendwelche Sünden anhängig sind, wenn wir so wollen, die Allah zwar vergibt, aber nur wenn man darum bittet. Es ist eine Grundsache, dass bei der Vergebung und bei den Bitten es einen bestimmten Teil an Dingen gibt, die nicht automatisch geschehen. Es wird gesagt, zum Beispiel, nehmen wir einen Analogieschluss, dass Allah subhanahu wa ta'ala bestimmte Dinge in seinen geheimen Schatzhäusern, dem Machazinillahi Machfiyya, bereithält als Geschenk für die Gläubigen, an Baraka, an Erleichterung und so weiter. Aber man bekommt sie nicht, wenn man nicht drum bittet. Wenn ich also nicht drum bitte, oh Allah, gib mir jegliche Baraka, die du mir jemals bestimmt hast, von Urzeiten an und so weiter und so fort, so sagen die Gelehrten, man bekommt es nicht. Es gibt drei Arten von Baraka und es gibt zwei verschiedene Grundarten von Istighfar und von Ufran. Die drei Grundarten der Baraka sind, wenn es ein wirkliches Oberhaupt im Sinne der Scharia, der Umma der Muslime gibt, wie es zur Zeit des Propheten in seiner Eigenart als Prophet und Oberhaupt und zur Zeit der rechtgeleiteten Kalifen der Fall war. Diese Art der Baraka kann naturgemäß heute nicht mehr existieren. Dieses Drittel der Gesamtbaraka ist uns heute verloren. Das muss man sagen. Sie ist nicht erreichbar im Moment. Die zweite Art der Baraka ist die, die in den guten Taten, den Hasanat selbst inbegriffen ist. Denn eine gute Handlung hat in sich selbst eine besondere Baraka. Die erlangt man durch das bloße Tun der Tat, wenn es aufrichtig war. Das letzte Drittel jedoch ist das, was ich vorhin erwähnte. Es ist die Art der Baraka, die man wirklich nur bekommt, wenn man darum bittet. Sonst bekommt man sie einfach nicht. Und das ist keine Frage von Verdienst oder Nichtverdienst, von Selbstständigkeit oder Automatismus. Es ist eine Sache, die einfach festgelegt ist. Es gehört zu den Regeln Allahs in seiner Schöpfung. Darum ist das Erste, dass man, wenn man ja ohnehin um diese Baraka bitten muss, auch die Voraussetzungen dazu erfüllt. Wenn ich ein Feld bestelle, muss ich natürlich das Feld erstmal umgraben. Was nützt es, Korn auszustreuen, wenn das Feld überhaupt nicht bereit ist und es ist verpatscht und es ist nicht vorbereitet, nicht gepflügt. Das ist ja Unsinn, jeder weiß das. Und genauso ist das. Die Vorbereitung ist Istighfar. Wenn das Istighfar getan ist, dann ist das Nächste, dass man um den Segen für den Propheten sallallahu alaihi wasallam bittet. In irgendeiner der überlieferten Formen. Ob es die Ibrahimiya Formel ist, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, oder zumindest Allahumma salli ala Muhammad. Das Nächste ist der Lobpreis Gottes, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Denn es steht im Koran, und nur wenige meiner Diener sind wirklich dankbar. Die Dankbarkeit wird als ein seltenes Gut betrachtet, sogar unter denen, die beten und fasten. Und darum ist es eine besonders verdienstvolle Sache, wenn man sich dankbar zeigt. Wenn man diese drei Dinge getan hat, das Bitten um Vergebung, zur Aufhebung der Sünden, damit kein Hindernis ist zwischen der Annahme unseres Duas und dem, was wir erbitten. Zweitens, dass wir um Segen für den Propheten bitten, dass wir dann drittens Allah lobpreisen, dann kann man hervorbringen, was man möchte als Dua. Es ist empfehlenswert aber, dass man im Dua zumindest eine bestimmte Sache anspricht, nämlich die Qudra. Sei es in der arabischen Form innaka ala kulli shay'in qadir oder in der deutschen oder sonst einer Form, das ist zulässig, dass man die Allmacht Gottes bestätigt. Denn hierin liegt eine geheime Art des Kufr, die sich heutzutage sehr ausgebreitet hat. Wir alle sagen, Allah ist allmächtig. Gut, das sagt man. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Aber es ist keine wirkliche innere Überzeugung bei vielen Menschen. Würde man sich fragen, wenn Allah es bestimmt, könnte dieser Berg in diesem Moment hochgehoben werden, würden viele zwar mit dem Mund sagen, ja, im Inneren aber sagen, das gibt es ja so und so nicht, das ist gegen die Naturgesetze. So ist es de facto. Es ist eine Art innerlicher, verborgener Kufr, ein Unglaube, sagen wir mal, der von uns nicht offen ausgesprochen wird, aber sich doch hier und da einschleicht. Das ist de facto so. Um das auszumerzen und um sich vorzubereiten auf die Annahme, die Allah dann auch gibt, viele sind ja gar nicht darauf vorbereitet, dass ihr Dua überhaupt angenommen wird. Sie machen das Dua und sind überhaupt nicht in der Erwartung, dass es angenommen wird. Das ist auch ein wichtiges Hindernis. Spricht man dies und bezeugt das aufrichtig und weiß, dass wenn Allah will, man prinzipiell alles, was als Hasana gilt oder was als akzeptabel ist, bekommen kann. Alles. Es gibt ja keine Grenze, außer dem, was Allah als Qadr bestimmt hat und das, was wir als Qadr der gesamten Weltschöpfung, Stichwort jüngster Tag, kennen. Es ist Unsinn, ein Dua zu machen, dass der jüngste Tag nicht kommt. Aber es ist kein Unsinn, darum zu bitten, dass es einem besser geht. Es ist kein Unsinn, darum zu bitten, dass Kranke gesund werden und so weiter. Im Gegenteil, ein solches Dua nicht zu machen in dem irrigen Meinen, es könnte nichts bringen, weil Allah ja so und so alles bestimmt hat, würde bedeuten, die Aussage des Propheten als Abbas, als nichtige Rede darzustellen. Denn der Prophet hat das getan. Und wenn der Prophet das tut, bedeutet das, es kann nicht nur ein bloßes Reden sein pro forma, sondern er muss überzeugt gewesen sein, darum hat es die Muslime seiner Zeit gelehrt, die Prophetengefährten, dass es auch eine tatsächliche Wirkkraft hat. Hat es aber eine Wirkkraft, bedeutet es notwendigerweise, dass es überhaupt eine Wirkkraft hat. Es ist nicht aufgehoben. Man schließt ganz anschließend mit zwei Dingen. Man schließt mit dem Segen für den Propheten, weil es eine Überlieferung gibt, La yuraddu du'a bayna salatain und verschiedene andere Formulierungen. Hiermit ist aber nicht das Gebet im Sinne des rituellen Gebets gemeint, sondern ist der Segen für den Propheten gemeint. Was also genannt ist im Dua und wird eingeschlossen anfangs und in Endform, mit einem Segen für den Propheten, wird besonders angenommen oder eben nach dieser Überlieferung prinzipiell angenommen, wenn die anderen Bedingungen stimmen. Darum wird es von den Gelehrten immer hinzugesetzt. Als letztes gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn es ein Dua ist, was man in einer Notlage oder einer Bedrängnis macht, ist es empfehlenswert zu schließen mit der Hauqala-Formel, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wenn es aber etwas ist, was nicht aus einer inneren Notlage heraus ist, sondern in einem frohen Hoffen, ohne dass man sich irgendwie bedrängt fühlt, dann ist es empfehlenswert mit Alhamd, also mit einer Lobpreisung zu enden, also وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ oder vergleichbare Formeln, die überliefert sind. Also noch einmal, das ist ein Unterschied. Und wenn man das nicht so in dieser Art macht, ist es ein sogenannter Khalal, wie die Gelehrten sagen, ein innerer Fehler, der die Sache in ihrer Vollkommenheit schmälert. Entweder ich mache ein Dua, was hauptsächlich ein Bedürfnis ist zur Aufhebung einer Notlage, oder man hat ein Dua, in dem man etwas erstrebt, unabhängig davon. Im ersteren Falle sagt man die Hauqala-Formel als letzten Teil. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةِ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Wenn man hingegen etwas Gutes erstrebt, ohne dass man eine Notlage, einen Kummer und so weiter als vordergründiges, als hauptsächliches hat, dann ist bevorzugt seitens der Gelehrten mit Alhamd zu schließen. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Denn das Letzte und das Erste haben beides eine besondere Bedeutung. Wenn man seinen Dua in dieser Art und Weise macht und sich daran gewöhnt und eben während des Tages auch regelmäßig, parademäßig nach den Pflichtgebeten, nach den Salawat al-Fard, ist der Fard oder Al-Afu in irgendeiner Form Allah subhanahu wa ta'ala gegenüberbringt, ist die Möglichkeit, dass die Duas, die man macht, angenommen werden, unwahrscheinlich viel höher. Und damit endlich, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.